Während beim Rundfunk man bereits bei Einführung mit billigen Empfangsapparaten rechnen konnte, ist dieses leider bei Fernsehgeräten vorläufig nicht möglich. Es wird kaum in den ersten Jahren erwartet werden können, ein technisch vollkommenes Bild mit einem Empfangsgerät zu erzeugen, welches zu einem Preise auf dem Markt erhältlich ist, der unter dem eines heutigen hochwertigen Radioempfängers, Rundfunkempfängers liegt. Der Preis wird sogar erheblich höher liegen. Es wird infolgedessen zunächst nicht möglich sein, einen billigen Volksfernsehempfänger zu schaffen. Ich bitte ferner zu bedenken, dass die heutige Reichweite der Fernseh-Ultrakurzwellensender je nach der Aufstellungshöhe des Senders nur zwischen 50 und 60 Kilometer beträgt. Hieraus ergibt sich, dass man zur Überdeckung des ganzen Deutschen Reiches eine große Anzahl von Sendern benötigt, die naturgemäß erst nach und nach errichtet werden können. Es wird also eine geraume Zeit vergehen, bis alle Stellen des Reiches überhaupt Fernsehbilder empfangen können.